5. Am Nachmittag desselben Tages ging Herr Utterson zu Dr. Jekyll. Poole empfing ihn und führte ihn durch die Küche über den Hof in das Hintergebäude, das dem Arzt als Laboratorium diente. Jekyll hatte dieses Haus von einem berühmten Chirurgen gekauft, der den großen unteren Raum als Sezierzimmer und Vorlesungssaal benutzt hatte. Es war das erste Mal, seit Jekyll das Haus bewohnte, dass Utterson in diesem Gebäude empfangen wurde. Ein unheimliches Gefühl des Fremdartigen bemächtigte sich seiner, als er durch die weite Halle schritt. Die Bänke, die in früheren Jahren von lernbegierigen Studenten gefüllt waren, standen leer. Die schweren Tische, auf denen sonst die zur Sektion bestimmten toten Körper lagen, erschienen ihm wie leere Särge, aus denen man die Leichen gestohlen. Der Fußboden war mit zersplitterten Kisten und Stroh, das zum Einpacken chemischer Apparate gedient, bedeckt. Eine enge Treppe am Ende des Saales, durch einen roten Vorhang bedeckt, führte nach Jekylls Arbeitszimmer. Es war eine große, niedrige Stube, rings mit Glasschränken vollgestellt, die mit Chemikalien und Apparaten gefüllt waren. Ein großer Schreibtisch, mit Büchern und Manuskripten bedeckt, stand in der Mitte. Ein helles Kohlenfeuer brannte im Kamin, daneben stand ein großer, schöner Drehspiegel, drei Fenster mit starken Eisenstäben, dieselben, von denen Enfield gesprochen, gingen nach dem Hofe. Vor dem Feuer, krank und blass wie der Tod, saß Dr. Jekyll. Er stand nicht auf, seinen Freund zu begrüßen, er hielt ihm seine kalte, feuchte Hand entgegen und hieß ihn mit schwacher Stimme willkommen. Sobald Poole das Zimmer verlassen, fragte Utterson: »Hast du es schon gehört?« Der Doktor bebte an allen Gliedern. »Ja«, erwiderte er. »Ich hab gehört, wie die jungen Extrablätter im Square zum Verkauf ausriefen.« »Ich möchte nur eins wissen«, sagte der Advokat. »Carew war mein Klient und mein Freund, gerade wie du es bist. Was soll ich nun tun? Du bist doch nicht etwa wahnsinnig genug, den Mörder zu verbergen.« »Utterson«, rief der Doktor, »ich schwöre es dir beim allmächtigen Gott, dass ich ihn nie in meinem Leben wiedersehen will. Ich gebe dir mein Ehrenwort, ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Es ist alles, alles vorbei zwischen uns. Außerdem bedarf er meiner Hilfe nicht, er ist außer Gefahr, außer aller Gefahr. Glaube mir, Utterson, man wird ihn nie fangen. Man wird nie wieder etwas von ihm hören.« Der Advokat blickte finster vor sich hin. Das Beängstigte, Nervöse in Jekylls Sprache, in seinem ganzen Benehmen missfiel ihm. »Ich hoffe, du bist dir deiner Sache gewiss«, sagte er endlich. »Ich hoffe es um deinetwillen. Sollte die Sache vor Gericht kommen, so würdest du unbedingt als Zeuge erscheinen müssen.« »Ich bin meiner Sache ganz sicher«, sagte Jekyll. »Ich habe Gründe, die ich dir nicht mitteilen kann. Aber um eins wollte ich dich noch bitten. Ich empfing heute Morgen einen Brief von Hyde. Ich wollte dich fragen, ob ich denselben der Polizei übergeben soll. Hier ist er. Urteile selbst, ich überlasse dir ganz und gar, was du damit tun willst. Du weißt, ich habe unbegrenzt das Vertrauen zu dir.« »Fürchtest du etwa, dass dieser Brief zu Hyde's Verhaftung führen könnte?«, fragte der Advokat. »Nein«, sagte Jekyll. »Außerdem ist es mir ganz gleichgültig, was aus Hyde wird. Ich bin fertig mit ihm für alle Zeiten. Ich dachte nur an mich selbst. Es wäre eine böse Geschichte, wenn mein Name irgendwie mit diesem Verbrechen in Verbindung käme.« Utterson fühlte sich durch seines Freundes Egoismus sichtlich erleichtert. »Lass mich den Brief sehen«, sagte er. Der Brief war mit einer ungewöhnlichen, aufrecht stehenden Handschrift geschrieben und mit »Edward Hyde« unterschrieben. Er bekundete in wenigen Worten, dass des Schreibers edler Freund und Wohltäter, Dr. Jekyll, dessen jahrelange Nachsicht und Großmut er, der Schreiber, so schändlich missbraucht hätte, sich in keiner Weise beunruhigen solle. Er wisse ganz sicher, dass er dem Arme des Gesetzes entgehen werde, und niemand solle je wieder etwas von ihm hören oder sehen.